Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Hallo zur zweiten Ausgabe von Sunday Evening Experiment. Wir haben uns dieses Mal den Spencer vom Le Hoop eingeladen. Er wird uns jetzt 2 Stunden mit schöner Musik verwöhnen. Bis dahin würde ich erstmal sagen, Musik ab und viel Spaß dabei. About the drums and maybe you can set up a foundation, a rhythmic foundation for other people to play on. It's a responsibility that you have to do. With the drums, you have the capacity to create a mood for any amount of people. It doesn't matter if you're playing in a club, if you're playing in a hall, if you're playing in the streets. Thank you. bestow upon me all my happiness. I'll grant you peace of mind and deliver unto you all my love. Thank you. can see through me. Ja, Spencer, du bist ja der Mann hinter Le Hoop. Wie ist es dazu gekommen? Möchtest du vielleicht ein wenig was sagen, warum du das machst und wie es läuft, wo es hingeht? Also Loop ist eine ganz idealistische Geschichte, die praktisch als Plattform dienen soll für lokale Live-Acts, DJs oder überhaupt Subkultur, die hier in Dresden stattfindet, und soll praktisch irgendwie als erste kleine Plattform halt dafür da sein, um halt Leute zu fördern oder dass Leute halt ihre Sachen, die sie machen, sei es Rechnermusik oder Fotoausstellungen oder visuelle Sachen am Rechner, dass sie das einfach irgendwo zeigen und Leute, die das vielleicht auch interessiert, die eben das sehen können, die sich also praktisch da endlich mal irgendwie da was irgendwie mal zu passen kriegen, sagen wir es mal so. Ihr habt Dienstag und Donnerstag geöffnet. Zu welchen Zeiten? Ungefähr um 8 machen wir off. Und dann bis um 2, um 3. Okay, ich war ja selber schon dort und habe mir auch ein Bild machen können. Ist ja immer schön gefüllt. Es haben sich schon einige nette Gesprächsrunden gebildet. Bin ja auch, wenn ich ehrlich bin, gern dort. Wohin wollt ihr eigentlich noch mit Lehu? Wie wird deine Zukunft ausschauen? Hast du Pläne oder einfach laufen lassen? Also wo soll es hingehen? Das ist eine schwierige Frage oder das ist schwer zu beantworten, weil das kann man nie voraussehen. Das kann heute wieder, also morgen wieder zu Ende sein, weil einfach die Leute vielleicht nicht mehr interessiert oder was auch immer. Das ist, also das kann ich schwer abschätzen. Aber wo soll es hingehen? Naja, es, also mir persönlich, also ganz meine eigene Meinung ist, also es wäre schön, wenn man es vielleicht noch ein bisschen einen Touch professioneller aufziehen könnte. Allerdings, das ist auf keinen Fall in dieser Location möglich. Also von daher, in dieser Location, Schönbrunnstraße Nummer 6, da wird es auf jeden Fall so in dem Rahmen nur weitergehen mit zweimal die Woche und das ist auch völlig okay so. Don't try to bring me to do what you want me to. Don't make me more happy than I'm supposed to be. Back in the good old days, my fate was clear. Life was dull, dull and gray, but without fear. And now I'm off the track. Here's a fucking beat. habe ja auch gehört, dass die Filmbundstraße 6 nur begrenzt machbar ist. Also sprich, ihr müsst irgendwann nächstes Jahr raus. Liege ich da falsch? Nee, also genau das ist richtig. Es gibt einen befristeten Mietvertrag in dem Sinne und das Haus soll halt saniert werden. Von daher steht es auf jeden Fall fest, dass es irgendwann Schluss ist. Also jedenfalls in der Location, aber es soll eigentlich so. Ja, wir schauen uns um, wo man es weitermachen kann. We came to party. face I haven't seen. I'll do almost anything to get back to that night. Musikalisch, seid ihr im Loop in dem Sinne begrenzt oder wie definierst du den musikalischen Rahmen? Also begrenzt prinzipiell nie, nur also insgesamt tun wir jetzt das Spektrum abdecken von, also dienstags ist es eigentlich eher immer geplant, so mehr organische Musik zu spielen, von, sagen wir mal, Jazz, es wird Free Jazz Abend jetzt noch geben und so, also von ganz bodenständiger Musik bis hin aber auch zu Hetz-Sachen, Trip-Hop-Geschichten und sowas. Also da denke ich, ist mittlerweile auch also ein gutes, also wurden sämtliche Hits schon in der letzten 10 Jahre so gespielt. Das hat mich übelst gefreut. Und donnerstags ist eher mehr so für elektronische Sachen und da aber auch jegliche Spannbreite, also von Live-Acts, die auch schon tanzbaren Elektro-Sound live gespielt hatten, bis hin halt zu minimalistischen Haus-Techno-Geschichten oder so. Oder halt nur ganz minimalistischen Gefrickel. Also das, da ist eigentlich auch keine Grenze irgendwo gesetzt. Das Einzige, was halt ist, dadurch, dass sich keiner irgendwie groß bei uns für also Rockmusik in dem Sinne also auskennt oder so, oder dann hier wirklich also doll in der, also in irgendwie in der Materie steckt, ist einfach dafür, also ist das einfach also gar nicht irgendwie Programm, weil es wäre doof jetzt einfach das nur, um da irgendwie vielleicht noch ein paar Leute mehr oder irgendwie halt das, weiß nicht, also wenn man damit nichts zu tun hat, ist es einfach doof, da jetzt einfach so einen Rockabend da so zu machen, aber wenn sich das anbietet irgendwie, dann, also ich persönlich höre ja auch gern so Jimi Hendrix oder halt alte Sachen, also durch den Vater halt mit solchen Sachen groß geworden. Nightmares about the future. You have to have a cigarette. Come on, stop. Come on. Club. And if you have nightmares about the future, you have to have a cigarette. And you will be happy, man. Too much chop, chop, chop. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die Le Hoop Eröffnungsparty in der Tanzstraße. War ich ja selbst sehr beeindruckt von dir und deinem musikalischen musikalischen Reise. An dem Abend ist sowas nochmal geplant bei euch? Also prinzipiell ist es auf jeden Fall so gedacht, dass Loop einmal im Monat feiert in dem Sinne, sich bei Gästen bedankt für die Unterstützung. Aber jetzt war es ein bisschen ruhiger geworden, weil aber auch andere bekannte Freunde, Veranstalter halt die Wochenenden schon verplant hatten mit sehr guten Dingen. Da wäre es Quatsch gewesen einfach. Da wollten wir lieber auch feiern. Kerzen ja selber vorstellen, auch zu produzieren? Also das ist eine Sache, womit ich mich einmal in der Schulzeit befasst habe, weil ich da einen Vortrag über elektronische Musik machen sollte. Da habe ich mit einem Freund das mal ausprobiert. Also der hatte da Gerätschaften und so da. Und ich hatte bloß eine Idee, wie es eventuell klingen sollte. Aber prinzipiell eigentlich tue ich mich damit nie befassen. Bin der Meinung, dass es genug Platten gibt noch, die es zu spielen gibt. Und nee, dafür bin ich auch nicht so der Stubenhocker, der so sich stundenlang vom Rechner so setzen kann oder so. gerade nochmal auf Dresden zu sprechen. Wie schätzt du hier so die Szene ein, die Partylandschaft? Gefällt es dir in Dresden? Macht es dir Spaß? Oder hast du irgendwo Kritiken, die du vielleicht mal äußern möchtest? Und ja. Also prinzipiell gefällt mir Dresden eigentlich so von dem, was ich in 3 Jahren Lehrzeit erlebt habe, weil da bin ich viel durch also Deutschland auch so Wochenends gewesen. Und also da würde ich sagen, ist Dresden eigentlich so the place to be, weil einfach du findest nirgendwo so eine Offenheit für Musik, so eine, also das kommt auch mehr und mehr, so dass immer mehr und mehr Leute also alles Mögliche in ihrem Plattenschrank zu Hause stehen haben und auch, also keine Ahnung, um 11 auf eine Hip-Hop-Party gehen und dann um 3 halt sich noch ein Tiny und ein Bennett halt auf Techno also tun bis früh um 6. So, das sowas findest du, glaube ich, in kaum in der Stadt, vielleicht Berlin noch so als riesengroßen Schmelztiegel, aber das ist fast zu groß und dafür, also ich finde, das passt alles so, die Verhältnisse sind gut. Eine Kritik, ja, weiß nicht, wenn dann nur persönliche Geschmäcker, die halt nie überall getroffen werden, wo ich halt, oder man manchmal vielleicht mit falschen Erwartungen hingeht und deswegen enttäuscht, aber ich würde prinzipiell, gibt es eigentlich hier in der Stadt fast nur Gewinner, also jetzt mal ohne über irgendwelche Mainstream Partyveranstalter oder so, die halt irgendwo in einem anderen Licht dann gefolgt sind. Aber das ist halt, das darf ja jeder machen, wie er will. So, da bin ich der Letzte, der sagt, so, das ist falsch oder sich rausnimmt, da zu sagen, was da richtig oder falsch oder keep it real oder was auch immer, bla. Wurscht. So. Von daher eine geile Stadt. Eine schöne Stadt ist es auf jeden Fall, rein kulturell und von allen anderen ist halt Dresden. Wobei ich ja selber auch von vielen Seiten immer Kritik zu hören bekomme und manchmal es gar nicht verstehen kann, aber ich glaube, das liegt auch an den Charakteren selber, weil manche ziemlich verbohrt sind. Und daher ist es immer wieder erfrischend, mit offenen Leuten zu sprechen, die einfach abends weggehen, feiern, Spaß haben und am nächsten Tag nie irgendwo hier die Party niederreden, nur weil die Musik nie gepasst hat. Prinzipiell ist das halt vielleicht einfach ein Ding, dass also Dresden auf jeden Fall das Publikum sehr kritisch ist, sehr, also sehr, sehr der Meinung ist, dass es weiß, was es will, so, und also praktisch mit sehr großen Erwartungen oder so auch an Dinge rangeht, weil es auch teilweise viel durch Mundpropaganda ein bisschen so halt so gehypt wird oder manchmal auch falsch gehypt, in Anführungsstrichen natürlich nur, was natürlich, ich will das halt nicht schlecht reden, das ist cool, so Mundpropaganda ist immer noch die beste Werbung für Veranstaltungen oder so, denke ich, aber dass die Leute dann manchmal einfach mit falschen Erwartungen oder so oder mit zu hoch gesteckten Erwartungen einfach rangehen und deswegen dann vielleicht ein bisschen enttäuscht werden und dann ein bisschen frustriert sind und dann, naja, und dann kotzt es den einen, da muss einfach die Bar dran glauben, die einfach den Drink für 1 Euro zu teuer anbietet und dann ist das einfach der Buhmann, da muss einer gefunden werden. Que esse sonho ainda pode se realizar. driving force that holds our lives together. Without rhythm, your heart wouldn't beat. Without direction, without moves, without shape. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. Tonight we say hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin. Is rhythm. The beat. The driving force that holds our lives together. And so tonight we say hip hip. Thank you. just a joy to behold. I'm looking at you now, time has not dimmed your soul. You're just the same today, and I would love to hold you now, keeping you safe from harm, for all today, forevermore. An angel out of time, stealing my breath away. Oh, searching for you long enough to know you got for me to recognize things that I desire. From Jupiter I came in search of you. Now there's nothing else to do. Stop, I won't step away Spencer, was glaubst du, was wird in Zukunft musikalisch noch passieren? Welche Musikrichtungen werden hier bahnbrechende Erlebnisse feiern? Naja, was mich gerade übelst so vom Hocker reißt, oder seit vielleicht einem Jahr, ist halt Booty Bass, so, da geht gar nichts drüber, so, ey, da, ab um drei, da wird ja nochmal richtig ordentlich, so, wachsen dir da Flügel und, nee, das ist gerade so eine Richtung, wo ich sage, geil, so, fetter Partysound und so. Yeah. Gut, das war heute unser Gast. Spencer, möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Eltern, weil ich sie so selten sehe. Ja, und alle, die es nochmal nachlesen wollen, beziehungsweise die nicht wissen, wo heute was los ist, die schauen einfach auf bang.de. Dann dort gibt es die heißesten Dates. Weiter geht's mit Musik. Constante. Leider sind schon wieder 2 Stunden Sunday Evening Experiment oder der pure SWEX vorbei. Wir bedanken uns beim Spencer vom Le Hoop hier in Dresden und hören uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Stargast hier, den wir aber natürlich wie immer nicht verraten werden. Okay, bis später und tschüss. It's a long journey. As we start from the top, go to the very bottom. Last but not least gehen noch Shouts raus an den Dexter. Schönen guten Morgen in Vancouver. Tschüss und lass dir dein Frühstück schmecken. Wir sehen uns. Yeah.